Mädel, Leute, wir sind bei Kapitel 10 der erotischen Kurzgeschichten des liebreizenden Schriftstellers Rainer Winkler. Eigentlich hatte ich gedacht, diese Lesung nach der zweiwöchigen Sperre meines Hauptkanals dort hochzuladen, allerdings trollt YouTube mich heftig, weswegen ich gezwungen bin, das jetzt hier zu tun. Schaut am besten dazu mein Infovideo, das ich ebenfalls heute hochgeladen habe, in dem ich kurz erkläre, wie es jetzt vorerst weitergehen wird. Link dazu in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Nach diesem Kapital liegen übrigens nur noch 5 vor uns. Wir können also langsam beruhigt aufatmen. Ich hoffe, ihr habt alle einen Kotzeimer bereitstehen oder euch zumindest neben dem Klo positioniert. Vielleicht werdet ihr auch wegen dem kilometerlangen Vorgeplänkel vor Langeweile einpennen. Wer weiß das schon? In diesem Sinne viel Spaß mit Kapital 10 – Sex nach der Ehe. Meine Scheidung liegt nun mehr als 5 Wochen zurück. Auch wenn meine Ex und ich uns seit Jahren immer weiter darauf zubewegt hatten, so dachte ich nicht, dass es mich so treffen würde. Dass wir nun unterschiedliche Leben führen würden, hätte ich wohl nie erwartet. Es kam nicht überraschend und doch ist es nun komisch, morgens alleine aufzuwachen. Wir führten zwar lange Zeit eine offene Beziehung, so hatte ich beispielsweise öfter mal andere Frauen gevögelt und sie wiederum hatte sich andere Schwänze reinschieben lassen. Dennoch dachte ich, alles in allem, unsere Ehe lief gut. Allerdings kam sie vor einem Jahr damit an, dass sie gerne Kinder wolle. Sie wusste, dass ich das nicht will, und so kam es zu einem längeren und ermüdenden Diskussion. Beide liebten wir unsere Freiheit, und sie hatte auch nichts dagegen, dass ich das weitermachen wollte. »Ich werde mich doch auch weiter ficken lassen. Dafür finde ich es viel zu geil, unterschiedliche Schwänze in mir zu haben. Das würde ich doch nicht aufgeben«, meinte sie zu mir. Wir redeten fast die ganze Nacht, so lange hatten wir seit 2 Jahren Ehe nicht mehr gesprochen. Ja, wer kennt's nicht? Der gute alte Ehestreit wegen des Kinderwunsches seines Partners in einer polygamen Beziehung. Und natürlich ist der Protagonist, dessen Name ich wohl kaum erwähnen muss, gegen Kinder. Die Eltern des Autors haben schließlich die gesamte Erziehung verkackt. Sowas färbt ab. Die erotische Wortwahl gleich zu Beginn der Geschichte ist dazu ein wunderschönes Schmankerl, das uns direkt daran erinnert, dass alles, was Rainer Winkler anfasst, zu Scheiße wird. Wir waren jetzt beide nicht auf den Mund gefallen und waren im Umgang miteinander nicht gerade schweigsam. Obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt mehrmals die Woche mit anderen getroffen haben, sind wir auch durchaus jeden Abend miteinander am Esstisch gesessen und haben uns gegenseitig von unserem Tag erzählt. Das Problem an unserer Ehe war nicht, dass wir uns nicht verstanden. Auch, dass wir uns nicht liebten, war es nicht. Sie hatte auch meist detailliert geschildert, wie sie den einen oder anderen fand, wie der Sex war und einiges mehr. Ich war nie eifersüchtig, denn zu kurz kam ich bei ihr nie im Bett. Dass wir es so machten und andere trafen, hatte unserem Sexleben sogar gut getan. Jeder konnte sich ausleben und brachte hin und wieder auch das gemeinsame Schlafzimmer was mit. An den Wochenenden gingen wir hier und da auch mal in Swingerclubs und haben uns da die Menschen angeschaut, die wir uns dann geschnappt haben. Entweder jeder für sich oder wir als Paar. Ob wir nun eine zweite Frau, einen Mann oder ein anderes Paar dabei hatten, war uns zu dem Zeitpunkt egal. Ich war immer schon hemmungslos und hatte auch kein Problem damit, einem anderen Kerl an den Schwanz oder die Eier zu fassen oder sogar mal zu blasen, während sie keine hatte, durchaus mal eine andere Frau mit Mund, Zunge und Fingern zu befriedigen. So stellt man sich das vor. Bisexualitäts-Rainer und Bisexualitäts-Ex-Ehefrau von Rainer können es nun mal auch gleichgeschlechtlich. Der Autor ist schließlich ein total aufgeschlossener Mann, im sexuellen Sinne, was den Kinderwunsch angeht, nicht so. Und so aufgeschlossen muss nun mal auch die Frau sein. Nicht umsonst hat der Autor aktuell 2 Mädels, die er beide brutal beglücken kann und die sich mit Sicherheit auch gegenseitig beglücken, um dem Autor seine Momente der Lust zu bescheren. Nachdem wir die ganze Nacht gesprochen hatten und in unsere Wohnung langsam das Licht durch die Fensterwand drang, erkannten wir, dass wir uns, obwohl wir uns nach wie vor liebten und verstanden, so weit voneinander entfernt hatten, dass es keinen Sinn machen würde, die Beziehung weiterzuführen. Beziehungsweise war es für uns ja sogar die Ehe. Das nenne ich mal Social Distancing. Die Liebe ist immer noch da, doch die persönliche Entfernung von beiden ist so groß geworden, dass die Beziehung keinen Sinn mehr macht. Komische Angelegenheit. Wir hatten uns abgesprochen und waren auch heute noch Freunde. Tatsächlich gingen wir sogar hin und wieder noch miteinander ins Bett. Dennoch war ich nicht mehr so der Partygänger wie früher. Ich war genau wie sie ein karriereorientierter Mensch. In meinem Leben gab es weder für Kinder noch für Partys, außer sie waren geschäftlicher Natur, viel Platz. Hieß es nicht am Anfang, dass die Trennung erst 5 Wochen her sei? Wer orientiert sich bitte innerhalb von 5 Wochen um von einem Partymenschen zu einem Karrieremenschen? Das war auch einer der Gründe, weswegen ich nicht verstand, warum sie plötzlich Kinder wollte. Eigentlich hatten wir beide dieselbe Einstellung, jedenfalls als wir uns kennenlernten. Wir mochten beide Kinder und ich hatte inzwischen auch alte Freunde, die mehr als eines hatten. Aber eigene wollte ich nie. Heute bin ich mal wieder auf der Piste. Kein Absatz, gar nichts. Einfach richtig schneller Themenumschwung. Sinnlos, wie vom Winkler erwartet. Die Frage ist, auf welcher Piste er ist. Auf der Skipiste? Oder ist er Rennfahrer? Ach nee, warte, da steht ja Piste mit Doppel-S. Also eine Vergangenheitsform des Verbs pissen. Aber das ist ebenso sinnlos in der Konstellation. Einer meiner Kumpels meinte, dass er mich mal rausholen wollen würde, jetzt da ich wieder Single war. Er konnte es nicht wissen, dass ich durchaus immer mal Frauen abschleppte. Den von dieser Seite meines Lebens wusste nur Claudia und ich. Genauso war es meines Wissens nach umgekehrt. Klaus, mein Freund aus Studienzeiten, war etwa seit 3 Tagen in der Stadt und er wollte heute Abend nun unbedingt raus. Der alte Freund aus Studienzeiten. Alles klar. Wenn Rainer von einer Sache keine Ahnung hat, dann wird es sein, sich in den Kopf eines Akademikers zu denken. Genauso abwegig wie die Geschichten aus der Sicht einer Frau zu schreiben. Aber man erkennt immer schön, dass der Autor gerne mehr wäre, als er tatsächlich ist. Kleiner Tipp, Rainer. Ein Dasein als Akademiker macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Obwohl, doch. Da du dann höchstwahrscheinlich wesentlich intelligenter wärst, wäre es vorstellbar, dass du dann auch ein wesentlich besserer Mensch wärst. Da er meinte, selbst in unserem Alter, er war 1 Jahr älter als ich, sollte man noch rausgehen und feiern. Mir war durchaus bewusst, dass er sich nur was zum Bumsen suchen wollte und dann mit ihr in sein Hotel oder schlimmer in meine Wohnung gehen würde. Als wir noch im Studium waren, wollte er unbedingt, dass wir zu dritt was machten. Er, ich und eine Kleine, die voll betrunken war und meinte, sie wolle unbedingt von 2 Kerlen gefickt werden. Kann ich als Studentin übrigens konfirmen. Männliche Studenten tun den lieben langen Tag nichts anderes, als sich mit einem männlichen Kommilitonen zusammenzutun und nach weiblichen Studenten Ausschau zu halten. Die man abfüllen und danach im Dreier nehmen kann. Ich frage mich, woher Rainer dieses dunkle Geheimnis des Studentendaseins kennt. Schließlich muss man immatrikuliert sein, um in dieser Kunst unterwiesen zu werden. Dazu kam es dann aber doch nicht, weil sie auf dem Heimweg so fertig war, dass sie eingeschlafen war. In unsere Wohnung legten wir sie in mein Bett. Seins war angeblich zu klein und ich schlief auf dem Sofa. Für meinen Geschmack waren die Frauen hier allerdings eh viel zu jung. Die meisten waren irgendwas zwischen 18 und 25. Und ich, mit meinen 35, kam mir dagegen ja fast wie ein alter Mann vor. Besonders, wen ich mir anschaute, wie diese jungen Dinger in so knappen Minirock herumhüpften, dass es besser in einem Swingerclub als in eine öffentliche Disco passen würde. Rainer pusht wieder die Story, dass er ja nur auf ältere, reife Frauen stehen würde und packt noch ein wenig seines Sexismus aus. Wird Zeit für Susie Grime, dass sie mal ein Zerstörungsvideo über den Drachenlord macht. Wobei, der darf das in ihren Augen wahrscheinlich, weil er ja so hart von den noch viel sexistischeren rechten Internet-Trollen gemobbt wird. Eine, die sich an mir vorbeidrängte und danach auf der Tanzfläche etwas hüpfte, hatte doch tatsächlich keinen Slip an. Ich spürte bei dem Anblick ihrer galtrasierten und jungen Scheide durchaus, wie mein Schwanz hart wurde. Was für ein Mann wäre ich da auch gewesen, wen nicht, aber sie war trotzdem zu jung. Ich stand an der Bar und lächelte über Karls etwas mitleidigen Versuch, eine kleine Blonde anzutanzen, die offensichtlich kein Interesse an einem solch alten Mann hatte. Wer zur Hölle ist denn jetzt Karl? Hieß er nicht eben noch Klaus? Was ist das denn wieder? Rainer sucht sich die einfachsten Namen für seine Geschichten aus und schafft es nicht mal, die stringent einzusetzen? Was läuft schief bei dir? Es verging einige Zeit und wie er es letztlich angestellt hatte, ist mir nie klar geworden. Aber er hatte dann doch bei der Blonden Erfolg. Als er auf mich zukam, lächelte er triumphierend und meinte, er würde schon mal ins Hotel gehen. Ich nickte, war froh, dass er gleich weg war und überlegte, noch einen Moment zu bleiben. Allerdings nicht, weil ich eine abschleppen wollte. Ich hatte einfach keine Lust, falls er noch draußen stand und eine rauchte, ihm nochmal in die Arme zu laufen. An der Bar herrschte kaum Betrieb. Der junge Barmann sah mich etwas mitleidig an und dachte bei mir, »Junge, spar dir deinen mitleidigen Blick.« Mir war klar, dass er mich wohl bedauerte, weil mein Kumpel mit dem jungen Ding verschwunden war. Was er nicht wusste, war, dass ich schneller und leichter eine kriegen würde, wenn ich wollte. Endlich ist der Selbstüberschätzungslord am Start. Er könnte natürlich viel, viel schneller so eine junge Studentenmulle ins Bett kriegen, wenn er wollte. Und den mitleidigen Blick kann sich der Barkeeper sparen, Herr Zaller. Schließlich ist er das höchste Wesene und das müssen die Leute nun mal akzeptieren. Aber wie schon gesagt, waren mir diese Küken alle zu jung. Etwa eine Stunde später, als die Musik unerträglich wurde und auch ein Whisky nicht mehr half, stand ich auf und wollte gehen. Da drückte sich die junge, rasierte Muschi an mir vorbei, obwohl es nicht nötig gewesen wäre, da überall Platz gewesen war. Erst erkannte ich sie gar nicht, weil ich ihr zuvor nur auf den Rock geschaut hatte. »Oh, entschuldigen Sie«, murmelte sie, als wäre sie versehentlich gegen mich geschubst worden. Ich dachte erst, sie sei betrunken, weil sie mich angerempelt hatte, aber als sie mich mit großen Augen anschaute, wusste ich, dass es Absicht war. Ein Umstand, der dadurch, dass sie mir gerade an die Hose fasste, verstärkt wurde. Als ich sie mitleidig anlächelte, meinte ich nur, »Schon gut, aber bitte nehmen Sie Ihre Hand von meiner Hose.« Sie versuchte ungeschickt, meinen Schwanz zu erfühlen, und ich nahm ihr Handgelenk und entfernte ihre Hand. Sie konnte kaum älter als 18 sein, und doch war sie so unerschrocken. Sie sah mich herausfordernd an. »Keine Lust auf ein wenig Spaß?« Ich lachte. »Doch, aber nicht mit einem Kind.« Als sie beleidigt reinschaute, fügte ich noch hinzu, »Ich ficke, und da kann eine solch junge Frau schlecht mithalten.« Mir war klar, dass ich unhöflich war, aber das war mir egal. Alter, was ist das denn wieder für eine Wortwahl? Küken? Und dann eine 18-jährige Mulle im Club oder in der Bar oder wo auch immer sie gerade sind, siezen? Obwohl, klar, der Autor muss ja hier die überlegende Intelligenz und das überlegende Alter seines alter Egos herausstellen. Und ein Mann von Welt mit Stil siezt nun mal erwachsene Menschen. Nur komisch, dass Rainer dann keinen Spaß mit ihr haben will, weil er ja keinen Spaß mit einem Kind haben will. Mal wieder ein nicht zu Ende gedachter Gedanke des Autors. Ich sah den Barmann an, dem sein mitleidiger Blick im Hals stecken geblieben war. Offensichtlich hatte er jetzt begriffen, warum ich alleine saß. Ich zahlte und wollte gehen, als mich die Kleine an der Hand festhielt. Ich sah sie fragend an. »Stehst du nicht auf mich?« Ich sah sie freimütig an, löste meine Hand und ging. Draußen zündete ich mir eine Zigarette an und überlegte, ob ich ein Taxi nehmen sollte oder ob ich die wenigen Blocks zu meiner Wohnung laufen sollte. Ich beschloss, die Nacht zu genießen und das kleine Stück zu laufen. Allerdings war das ein Fehler, wie sich herausstellte. Ich war kaum um die erste Ecke gebogen, als ich hinter mir Absätze auf dem Gehweg hörte. Anfangs dachte ich mir nichts dabei, aber als egal um welche Ecke ich bog, das Geräusch blieb, drehte ich mich um. Wie ich es befürchtete. Die Kleine aus der Disco. Ich seufzte, zog mein Handy und rief mir doch ein Taxi. Es würde zwar schneller gehen, wenn ich die letzten zwei Blocks laufen würde, aber um ehrlich zu sein, wollte ich nicht riskieren, dass die Kleine erfuhr, wo ich wohnte. Ich stellte mich an eine Hausecke und wartete auf das Taxi. Die Kleine blieb einige Meter entfernt ebenfalls stehen. Das hatte mir gerade noch gefehlt, eine Irre mit Geltungsdrang. Das Taxi kam recht schnell, aber war auch kein Wunder, nur etwa 10 Blocks entfernt war der Bahnhof. Wenn ich eine Mulle wäre, würde ich auch dem dicken Mädler hinterherlaufen, der gerade den Club verlassen hat. Aber mal eine Frage, warum passiert sowas nicht in Wirklichkeit? Ihr könnt mir jederzeit einfach hinterherlaufen, wenn ich einen Club verlasse, liebe Mullen. Als der Wagen anhielt, stieg ich hinten ein und wollte gerade dem Fahrer sagen, wo es hingehen sollte, als die Kleine direkt neben mir einstieg. Ich seufzte. »Was wollen Sie denn jetzt hier?« Der Fahrer sah sie neugierig an. Offenbar hätte er sie nur zu gerne gefickt. Zu meinem Unmut verkündete sie, »Ich will, dass du mich hart und geil fickst.« Dabei sah sie nur mich an und den Fahrer, der nun von ihr zu mir und wieder zurückschaute. Es war unverkennbar, dass er liebend gerne mit mir getauscht hätte, auch wenn er, wie er aussah, locker 5 Jahre oder mehr älter als ich war. Ich ärgerte mich. Ich hatte schon mal mit einer Stalkerin zu tun, aber damals war das relativ schnell erledigt. Dass ich dieses Mal das Glück haben würde, war wohl zu bezweifeln. Was Rainer wohl vergessen hat, ist, dass er mit ziemlich vielen Stalkern zu tun hat und das selbst schuld ist. Wer sich im Internet wie ein Affe verhält und dann noch seine Adresse herausposaunt und die Leute auffordert, an seinem Tor Poster zu kaufen, hat's auch nicht besser verdient. Ich sah sie das erste Mal richtig an. Sie durchaus schön, sie hatte blonde, halblange Haare, die sehr gelockt waren. Sie trug einen Top, in das ihre Brüste kaum Platz hatten, und ihr Minirock war so knapp, dass ich mir sicher war, der Fahrer, der von vorne nach hinten schaute, würde ihr, wie ich ja wusste, nackte Muschi sehen. Wett. Egal. Zunächst sind wir beim Sie und nicht beim Du, sagte ich und machte keinen Hehl daraus, dass es mir missfiel, wen sie mich so vertraut ansprach. Dazu kommt, dass ich keine so junge Frau suche und auch nicht will. Sie sah mich an, als würde sie gleich losheulen. Der Fahrer wiederum sah aus, als glaubte er, ich hätte sie nicht alle. Ich stieg aus und meinte, fahr nach Hause. Ich wartete einen Moment, bis der Wagen losfuhr. Als er um eine Ecke war, atmete ich erleichtert aus. Ich machte mich wieder zu Fuß auf den Weg. Es waren ja nur noch 2 Blocks, was sollte da schon passieren? Als ich erneut Absätze auf dem Boden hörte, blieb ich abrupt stehen. Die Absätze allerdings nicht. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie sie wieder auf mich zukam. Was dachte der denn, dass die jetzt nicht dem Taxifahrer sagt, einfach stehen zu bleiben? Diese Story macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir sind nicht beim Du, wir sind beim Sie, du Kind. Merkst du selbst, wa? Ich beschloss, mich geschlagen zu geben. Ich würde sie mit in meine Wohnung nehmen, aber mehr auch nicht. Vielleicht konnte ich sie irgendwie abfüllen, dass sie einschlief. Dann würde ich ihr einfach am nächsten Tag erzählen, wie geil es war und hoffen, dass sie mich danach in Ruhe lassen würde. Falls nicht, konnte ich immer noch die Polizei einschalten. Als sie neben mir stand, reichte ich ihr widerwillig meinen Arm, in den sie sich einhakte, und wir gingen los. In meiner Wohnung schaute sie überrascht, weil alles so groß und offen war. Eigentlich hatte ich vorgehabt, schlafen zu gehen, wenn ich zurück war. Jetzt wusste ich nicht, wie es weitergehen sollte. Wirklich durchdacht hatte ich es nicht. Ich sah sie an, wie sie sich staunend umschaute, und hatte den Gedanken an ein Kind im Spielzeugladen. Etwas, was im krassen Gegensatz zu ihrem Aussehen stand. Man konnte durchaus sehen, dass sie weibliche Rundungen hatte. Sie hatte große Brüste und ein schönes Becken und einen geilen Arsch. Halblanges blondes Haar machte ihr Aussehen auch nicht schlechter. Etwas, was mir auch Bewunderung abrang, war ihre Hartnäckigkeit. Ich ging gefolgt von ihr in die Küche und fragte, »Welchen Wein trinken Sie?« Rainer muss ja auf Krampf seine Antipathie gegenüber jungen Frauen zum Ausdruck bringen. Da aber jeder die Discord-Gespräche kennt, ist das hier ein ziemlich wacker Versuch zu vertuschen, dass der Autor jede Frau anmachen würde, die nicht bei 3 auf dem Baum ist. Sie hüstelte. Können wir das Siezen nicht lassen? Ich sah sie ärgerlich an. Ich überlegte und beschloss dann, es zu lassen. Also, was willst du trinken? Als ich sie anschaute, lächelte sie breit, meinte aber, ich trinke nie Alkohol. Verdammt, das war's dann wohl mit meinem schönen Plan. Als ich sie ärgerlich anschaute, meinte sie, Wasser oder Saft würde mir gefallen. Sie war so unbekümmert und irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Ich weiß auch, was mit ihr nicht stimmt. Sie ist einem fetten Mädler aus der Disco hinterhergelaufen und wird wahrscheinlich nicht den Versuch unternehmen, ihn umzubringen. Vollkommen geisteskrank. Ich schenkte ihr einen Saft ein. Ich hatte nur noch Orangensaft und stellte mir eine Cola hin. Als sie die Cola sah, sah sie aus, als wollte sie was sagen, bei meinem Blick schwieg sie aber. Mir war klar, dass Cola ungesund war, aber ich trank normalerweise auch keine. Fetti trinkt nämlich nur Schwipp-Schwapp und Energy-Drinks. Beides natürlich wesentlich gesünder als Cola. Magie ist Physik durch Wollen, muss man wissen, tatsächlich, Erzaller. Wir setzten uns an den Tresen der Kücheninsel. Nach einer Weile meinte sie, »Wollen wir nicht lieber ins Schlafzimmer?« Sie lächelte dabei, offenbar in dem Glauben, dass es einladend klang. Als ich schweigend meine Cola trank, immer noch überlegend, wie ich aus der Sache rauskam, meinte sie, »Bin ich wirklich so hässlich?« Sie klang traurig. Ich gab erst nicht viel darauf, eine Frau wie sie wusste sicher, dass sie schön war. Als ich ihr aber in die Augen schaute, merkte ich, dass sie die Frage ernst gemeint hatte. »Schön bist du durchaus«, gab ich zu. Wäre sie etwas älter gewesen, wäre sie genau in meine Schublade gefallen. Ja, selbst nichts geben können, aber die schönsten Mullen erwarten. Das ist Rainers Schublade. Wobei die Schubladen im Ogerstübchen mit allerlei Pornos gefüllt sind und der Dicke ohnehin seine komplette Sexualität durch wahllosen Pornokonsum zerschossen hat. Was ist es dann, warum du mich nicht willst? Sie klang trotzig und beleidigt. Ich seufzte. Weil ich nicht auf kleine Mädchen stehe. Ich finde reife und erwachsene Frauen geil. Mit denen kann ich Sachen anstellen, die du dir nicht mal erträumen kannst. Ich sah auf, besorgt, ich hätte zu viel gesagt. Sie sag mich an. Wie sind diese Frauen zur Erfahrung gekommen? Indem sie Sex hatten, oder nicht? Sie sah mich an, als wollte sie sagen, bring es mir bei. Ja, ich nehme es an, gab ich zu. Okay, wir sind also an dem Punkt. Rainer sagt der Mulle, dass sie zu unerfahren sei und konstruiert dann, dass die Mullen vom großen Lehrmeister in die Kunst des Fickens eingeführt werden wollen. So läuft es und nicht anders. Als ich jung war, suchte ich nach Männern. Nach alten Männern, die mich in der Kunst des Fickens unterweisen sollten. Das Wort Sex aus ihrem Mund klang genauso seltsam wie das Ficken zuvor. Ich hatte nie ein solch junges Ding reden hören. Sie klang viel eher nach einer erfahrenen Frau. Ich spürte, wie sich in mir etwas regte. Plötzlich erinnerte ich mich daran, dass sie keinen Slip anhatte. Sie stand auf. Soll ich gehen oder wollen wir Sex haben? Ich sah sie an und mir war klar, dass sie es ernst meinte. Sie stand nun neben mir und lächelte frech und sagte, sieh mal her! Sie hob ihren Rock und zeigte mir ihre rasierte, glatte Muschi. Als ich sie anschaute, meinte ich, ja, die hatte ich vorhin schon gesehen. Sie sah mich überrascht an. An hast du denn meine Muschi gesehen? Ich spürte, wie bei dem Wort wieder mein Schwanz pulsierte. Ich stand auf, nahm sie an der Hand und führte sie ins Schlafzimmer. Sie ließ sich nur zu gerne führen und mir wurde klar, das würde ein langer Weg. Ich setzte mich auf die Bettkante und meinte, gut, du willst, dass ich dich ficke? Zieh dich aus und mach mich geil. Sie grinste breit und öffnete ihren Rock an der Seite. Als ihr Rock zu Boden rutschte, sah ich sie unverwandt an. Was bedeutet denn dieses unverwandt ansehen? Musstest du jetzt herausstellen, dass die unreife, viel zu junge Mulle nicht Ramona ist, oder nutzt du wirklich irgendwelche Worte, damit deine Texte klingen, als würdest du die deutsche Sprache optimal beherrschen? Schuster, bleib bei deinen Leisten, und zu deinen Leisten gehört sicherlich nicht die Schriftstellerei. Deine Leisten sind nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach gebrochen. Jeder andere hätte sicher mit dem Top angefangen. Als auch das zu Boden fiel, merkte ich erst, dass sie auch keinen BH trug. Die Mädchen heutzutage waren erstaunlich. Sie zog die hochhackigen Schuhe aus und kam dann vollkommen nackt auf mich zu. Etwas, was ich nicht erwartet hatte, war, dass ich allein durch den Anblick schon hart wurde. Junge Frauen waren normalerweise genau das Gegenteil von dem, was ich geil fand, aber ich musste zugeben, diese Strafenbrüste, der feste Po und dazu diese jugendliche Ausstrahlung. Junge Frauen sind nicht das Gegenteil von dem, was du geil findest. Du fändest es höchst erregend, wenn eine 18-jährige Mulle vor deinem Tor steht und dir auf Fährten macht. Mir wurde klar, diese Kleine würde ich sicher ficken. Als sie vor mir stehen blieb, war ich gespannt, was sie als nächstes tun würde. Sie kniete sich vor mich, öffnete meine Hose und zog das darin steckende Hemd heraus und fing an, es auszuknöpfen. Ich starrte dabei andauernd auf ihre prahlen Brüste, die sie gegen die Innenseite meiner Oberschenkel presste. Ich stand auf, hob sie aufs Bett und riss mir das Hemd von Leib. Jetzt wollte ich die Kleine haben. Sie schaute mir lächelnd zu, als ich mir die Hose auszog, meine Shorts und gab ein erstauntes Geräusch von sich, als sie meinen Schwanz sah. Inzwischen war er vollkommen aufgerichtet. Schwanzgrößentalk, der rote Faden der Wingelgeschichten. Da ist er wieder. Aber ich wäre an der Stelle des Mädchens auch erstaunt. Erstaunt darüber, wie ein Fettberg das Gemächt vollkommen vereinnahmen kann, so dass es anatomisch gar nicht mehr möglich ist, den Akt zu vollziehen. Als ich ebenfalls nackt war, kletterte ich ihr auf das Bett. Sie öffnete die Beine, um mich direkt in sich aufzunehmen. Normalerweise hätte ich sie erst geleckt oder auf andere Weise feucht gemacht, aber zum einen schien das nicht nötig, bei ihr die ganzen Oberschenkel glänzten bereits. Zum anderen wollte ich ihn jetzt direkt reinschieben und sie ficken, bis ich kam. Auch ein roter Faden der Winkler-Stories. Die Mulle ist feucht. Nee, nass. Nur vom Anblick des Winklers. Als ich direkt über ihr war, stieße ich zu drängen, mich hart und groß, wie ich war, in sie und spürte etwas, was ich nicht erwartet hatte. Sie war höllisch eng. Jesus Christus. Sie war höllisch eng. Sie stöhnte laut, als sie mich in sich spürte, legte eine Hand auf ihre Scheide und rieb sich den Kitzler, während ich sie hart und tief nahm. Ganz wichtig, Elzala, die Enge der Mulle hervorzuheben. Es ist unfucking fassbar. Sie stöhnte, genoss offensichtlich jeden Stoß. Ich allerdings ebenfalls. So eng wie sie war und so nass dazu. Jeder Stoß ging tiefer, war härter, sie war geiler, als ich erwartet hatte. Ich fickte sie und sie kam zweimal. Normalerweise hätte ich es länger ausgehalten, aber sie war weit enger, als ich es gewohnt war. Und so kam... Aber sie war weit enger, als ich es gewohnt war. Und so kam ich mit ihr, als sie ihren dritten Orgasmus hatte. Ihr Stöhnen wurde lauter als zuvor, als sie mein Sperma in sich spürte. Ich schoss viermal in ihr ab und sank danach neben ihr zusammen. Als ich da lag, lächelte sie und meinte, »Jung genug für Sex?« Ich lächelte und meinte, »Wie alt bist du eigentlich?« Sie grinste, »Seit vorgestern 18.« Sie war glatte 20 Jahre jünger als ich. Ich konnte es nicht glauben. »Nun, alter Mann, wollen wir noch einen weiteren Ritt wagen?« Ich musste mich wohl verhört haben. Alter Mann nannte sie mich. Ich drehte mich zu ihr, lag direkt wieder auf ihr und meinte, »Ich werde dir zeigen, wie alt ich bin.« Ich fickte sie an diesem Tag die ganze Nacht hindurch. Am Morgen war sie verschwunden und ich dachte, eine junge Frau konnte doch auch geil sein. Allerdings bevorzugte ich weiterhin die Älteren. Das Ende ist wie gewöhnlich richtig komisch und ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich davon halten soll. Seitenlanges Vorgeplänkel und der Akt wird dann in zwei Absätzen beschrieben. Man merkt immer mehr, wie Rainer sich von Geschichte zu Geschichte immer weniger Zeit nimmt, sie zu schreiben und immer weniger Aufwand betreibt. Erotisch war jedenfalls mal wieder nichts. 10, Sex nach der Ehe. Name Claudia, Alter 34, Geschlecht weiblich, Größe 1,65 Meter, Haare blond, sexuelle Neigungen bisexuell. Zusatz Ex-Frau von Rainer. Name Klaus, Alter 36, Geschlecht männlich, Größe 1,78 Meter, Haare braun, sexuelle Neigungen hetero. Zusatz Kumpel von Rainer. Name Claudia, Alter 19, Geschlecht weiblich, Größe 1,60 Meter, Haare blond, halblang, sexuelle Neigungen unbekannt. Zusatz Hauptfigur 2. Name Rainer, Alter 35, Geschlecht männlich, Größe 1,80 Meter, Haare schwarz, sexuelle Neigungen bisexuell, Zusatz Hauptfigur. Okay, in der Kreativität hat Rainer sich in dieser Geschichte dann selbst übertroffen. Die Ex-Frau heißt Claudia und das Mädchen, das er in der hohen Kunst des Fickens unterweist, ebenfalls. Man merkt, dass der Winkler in keines der Sachen, die er anfasst, so etwas wie Herzblut hineinsteckt. Er wichst die Scheiße schnell runter und ballert sie ins Internet. Unglaublich. Es kommt übrigens kein Karl in den Steckbriefen vor. Sieht so aus, als hätte Rainer nach wenigen Sätzen in der Geschichte vergessen, dass der Kumpel Klaus heißt und... hat ihn dann einfach Karl genannt, wie den nackten Jogger. Am Ende bei den Steckbriefen wusste er dann wieder, dass es Klaus war. Aber eine Geschichte Korrektur lesen und solche Fehler ausmerzen? No way. Abschlusswort. Junge Frauen haben ihren Reiz, aber ich finde Ältere doch anziehender. Das gilt übrigens für Frauen und Männer. Ich sag zu dem Abschlusswort jetzt einfach mal nicht. Das ist das übliche Lü-Lü-Lü und wenn es kein Lü-Lü-Lü ist, kann man nur sagen, dass Rainer einfach nicht weiß, was er will. Zum Schluss die obligatorische Frage, wie hat euch diese Geschichte gefallen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, hier geht es nämlich jetzt erstmal weiter. Alle Infos dazu in dem Infovideo, Link in der Beschreibung. Außerdem findet ihr in der Beschreibung einen Link zu einem weiteren Ersatzkanal, den ihr vorsorglich abonnieren könnt. Ich weiß schließlich nicht, wann YouTubes Zensurteam auf diesem Kanal ihr zuschlägt. Den Link zu Twitter findet ihr ebenfalls in der Beschreibung, dort könnt ihr auch folgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bei den Hörern auf den ganzen Streaming-Plattformen fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, sayonara, matane.